المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Die Rückkehr des Pharaos, auf Arabisch Pharaon, und seiner Zauberer. Tausende Jahre sind seit dem Tod eines der weltgrößten Tyrannen und falschen Gottes vergangen, Pharao. Jedoch wurden, abgesehen von seinem Tod, die Charakteristiken, Attribute und Lebensart des Pharao von den Tawarit, tyrannischen Herrschern und falschen Gottheiten von heute, geerbt und sind tief in ihren Herzen und ihren Verstand verwurzelt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in seinem Buch in Surah Al-Qasas, Vers 1-6, Tasin Min. Dies sind die Zeichen des deutlichen Buches. Wir verlesen dir von der Kunde über Musa und Pharao der Wahrheit entsprechend. Für Leute, die glauben. Gewiss, Pharao zeigte sich überheblich im Land und machte seine Bewohner zu Lagern, von denen er einen Teil unterdrückte, indem er ihre Söhne abschlachtete und nur ihre Frauen am Leben ließ. Gewiss, er gehörte zu den Unheilstiftern. Wir aber wollen denjenigen, die im Land unterdrückt wurden, eine Wohltat erweisen und sie zu Vorbildern und zu Erben machen, ihnen eine feste Stellung im Land verleihen und Pharao, Haman und deren Herrscharen, durch sie das erfahren lassen, wovor sie sich immer vorzusehen suchten. Gewiss, Pharao zeigte sich überheblich im Land und machte seine Bewohner zu Lagern. Er rebellierte in Arroganz und wurde Tarut, ein falscher Gott, den die Leute anbeteten, da sie ihm anstatt Allahs gehorchten. Er zog diese Welt dem Jenseitigen vor, wie die heutigen Herrscher, und wurde ungehorsam gegenüber seinem wahren Herrn, dem König der Könige, Allah subhanahu wa ta'ala. Er teilte seine Leute in Sektionen. Einige von ihnen mussten ein Land erleben der Unterwürfigkeit und Erniedrigung führen und waren die Kinder von Israel. Sie waren die besten Leute ihrer Zeit. Pharao nahm sie aus und behandelte sie ungerecht, nicht in Übereinstimmung mit den Gesetzen Allahs. Er zwang sie, ihm zu gehorchen und seinen eigenen Gesetzen und Befehlen zu folgen. Nicht nur das, er brachte auch ihre Männer um und schonte ihre Frauen, ja, nur um die zu vergewaltigen. Wie Allah uns in seinem Buch informiert, indem er ihre Söhne abschlachtete und nur ihre Frauen am Leben ließ. Gewiss, er gehörte zu den Unheilstiftern. Der Grund dieser üblen Praxis war der Glaube der Israeliten, dass ein Kind von der Nachkommenschaft von Ibrahim a.s. erscheinen wird, der das Königreich des Pharaos zerstören würde. Es geschah, als Sarah, die Frau des Ibrahim, Ägypten passierte und der König von Ägypten versuchte, sich mit ihr schlecht zu benehmen. Aber Allah bewahrte sie und gab ihr diese frohe Botschaft, dass von ihrer Nachkommenschaft ein Junge, also Musa, kommen wird, der dieses Königreich zerstören würde. Diese frohe Botschaft war sehr bekannt unter den Israeliten. Die Kopten, yani die Urägypter, redeten darüber, bis es den Pharao durch einige seiner Minister erreichte. Pharao befahl dieses Kind fürchtend. Daraufhin alle männlichen Kinder der Israeliten zu ermorden. Suddi rahimahullah hat von Ibn Abbas radiallahu anhuma und anderen Gefährten berichtet. Pharao hatte einen Traum, dass Feuer aus der Richtung von Jerusalem käme und alle Kopten samt ihre Häuser verbrannte, es jedoch nicht die Israeliten verletzte. Als er aufwachte, war er durch diesen Traum erschreckt. Er versammelte alle seine Priester, Wahrsager und Zauberer und fragte sie nach der Erklärung für diesen Traum. Sie sagten, es wird ein Junge von diesen Leuten geboren werden, welches das Volk von Ägypten zerstören wird. So befahl Pharaon, alle neugeborenen Jungen zu töten, um die Geburt Moses zu verhindern und die Mädchen am Leben zu lassen. Und die Eigenschaften des Pharaos, diejenigen einzusperren und zu töten, die an seine Zerstörung glaubten. Wie die Kinder von Israel haben die Muslime einen Glauben und eine Vision, dass alle aktuellen Königreiche und Demokraten bald zerstört sein werden und der Islam die Welt dominieren wird. Aufgrund dieser Überzeugung rufen die Pharaos von heute, unter dem Vorwand des Kampfes gegen den Terror und die Welt zu einem sicheren Ort zu machen, zu der Verhaftung, Folter und Tötung all derer Muslime auf, die dafür arbeiten, diese Prophezeiung in Erfüllung gehen zu lassen. Diejenigen, die daran glauben und zur Zerstörung Pharaos Königreichs aufrufen, deren Zuhause und Länder werden überfallen und besetzt, ihre Frauen und Kinder werden ihnen genommen und sie werden zum Belmarsh-Gefängnis Abu Ghraib oder Guantanamo Bay geschickt, um dort verhört, erniedrigt und gefoltert zu werden. Und das Beanspruchen der Attribute und der Souveränität Allahs für sich selber. Pharao lehnte die Existenz und die Attribute Allahs ab. Dabei war er sehr wissend, dass Allah existiert und dass er selbst nur ein Geschöpf ist, das geboren wurde und sterben wird wie seine Vorgänger. Allah sagt in Surah An-Nazi'at, Vers 23 bis 24. Da versammelte er das Volk und rief dann aus. Er sagte, ich bin euer höchster Herr. In Surah Al-Qasas, Vers 38. Und Pharao sagte, o ihr führende Schar, keinen anderen Gott weiß ich für euch, außer mich selbst. Pharao verabschiedete Gesetze und zwang die Leute, ihm zu gehorchen. Denjenigen, die diese üble Art Lebensart verwarfen und ihn einluden, den einen Gott Allah anzubeten, wurde mit Einkerkerung oder Tod gedroht. Surah Shura, Vers 29. Wenn du dir einen anderen Gott als mich nimmst, werde ich dich ganz gewiss zu einem der Gefangenen machen. Surah Al-A'raf, Vers 88. Die führende Schar, also etwas ähnliches wurde zum Propheten Shu'aib von den Tyrannen seiner Zeit gesagt. Die führende Schar, die sich hochmütig verhielt, aus seinem Volk sagte, wir werden dich, O Shu'aib, und diejenigen, die mit dir glauben, ganz gewiss aus unserer Stadt vertreiben, oder aber ihr kehrt zu unserem Glaubensbekenntnis zurück. Er sagte, was denn? Auch wenn es uns zuwider ist? In unserer heutigen Zeit sagen die Tyrannen zu den islamischen Aktivisten und Ulema-Gelehrten, wir werden dich sicherlich deportieren oder ausliefern, du Hassprediger und ebenso deine Anhänger, bis du an die Freiheit glaubst und unsere Lebensart, das heißt die Demokratie, folgst und ein gesetztreuer Bürger wirst. Wir sagen, wie Shu'aib al-Islam sagte, auch wenn wir es hassen, es uns zuwider ist. Pharaon glaubte auch, dass er der Versorger sei und dass Musa al-Islam kein Recht habe, seine Lebensart zu verurteilen. Dann, da er ihm seine ganze Kindheit hindurch zu essen und Unterkunft gab, wobei er sagte, haben wir dich nicht unter uns aufgezogen als Kind und verwaltest du nicht lange Jahre deines Herrn bei uns? Bist du nicht derjenige, verwaltest du nicht lange Jahre deines Lebens bei uns? Bist du nicht derjenige, den wir in unserem Haus großzogen und dir alles Gute in diesem Leben gaben? Auf gleiche Art und Weise behaupten dies die apostatischen oder die abtrünnigen Herrscher, ja, diese Pharaons von heute, die den Osten heute regieren, und die ungläubigen Führer Pharaos, die den Westen regieren, und sie tun so, als besäßen sie die Attribute Allahs, indem sie Gott spielen und menschengemachte Gesetze und Verfassungen verabschieden, auch wenn sie kein Recht dazu haben. Wenn immer ihre üble Lebensart und Ideologie verurteilt und intellektuell herausgefordert wird, antworten sie. Haben wir dich nicht in unserem Heimatland aufgezogen, dir Wohltaten, einen Pass und Bürgerschaft gegeben? Wenn du es hier nicht magst, geh. Ist nicht Allah der Versorger und Gesetzgeber? In der Tat ist er es. Und das Benutzen von Magiern, um die Leute zu hintergehen und sie zu Batil zu überreden, zu Falschen, zu Irrtum zu überreden. Die Pharaos der Vergangenheit hatten immer Assistenten und Magier, die sie benutzen, um Illusionen zu kreieren und die Massen zu betrügen, Angst in ihre Herzen zu legen und ihnen zu zeigen, dass ihr König allmächtig und zu allem fähig sei. Jede Person, die nicht an die Zaubereien dieser Magier glaubte, wurde isoliert, als Verrückte abgestempelt und getötet oder aus dem Land vertrieben. Auf die gleiche Art und Weise haben die Pharaos des Osten heute ihre Minister, ihre offiziellen Muftis und Gelehrten, die Illusionen erstellen, um die Massen zu hintergehen und die Präsenz des Tarut, des falschen Gottes, der ihr Land regiert und das Heiligtum Allahs verletzt, durch das Annehmen seines Attributes der Gesetzgebung zu rechtfertigen. Diese sogenannten Gelehrten Muftis machen auch Magie, indem sie die Verse aus dem Buch Allahs und die Aussagen des Gesandten Muhammad falsch interpretieren und die Leute hinters Licht führen und sie zu betrügen, auf dass sie ihnen glauben und ihrem üblen Manhaj, dieser Methode der Verteidigung des Tarot, folgen und um für die Ergebenheit gegenüber ihm zu rufen und die Anwesenheit der Kreuzzügler im Land der Muslime zu rechtfertigen. Und die Pharaos des Westens haben auch ihre Magier. Diese sind die Medien und die Moderaten, die normalen, in Anführungszeichen, Muslime, diejenigen, die nicht an die Magie und Zauberei der Medien und die Illusion, die sie über die Demokratie, Freiheit und Zivilisierte, in Klammer zivilisiert, Kufurat zu leben, glauben, werden Extremisten, Fundamentalisten und wahnsinnige Verrückte genannt. Allah sagt im Koran in Surat al-Zukhruf, Vers 54, er fand sein Volk leicht zu beeinflussen und da gehorchten sie ihm, gewiss sie waren ein Volk von Fasiqin. In derselben Art und Weise verhexen die Pharaos von heute ihre Leute und betrügen sie darin zu glauben, dass sie den Krieg gegen den Terrorismus, also Islam, führen und für Demokratie arbeiten müssen. Und konsequenterweise wurden die Leute dadurch getäuscht. Der nächste ist der Töten der Kinder und Vergewaltigung der Frauen. Allah sagt im Koran, als er ihnen nun die Wahrheit von uns brachte, sagten sie, tötet die Söhne derjenigen, die mit ihm glauben, und lasst nur ihre Frauen am Leben. Aber die Liste der Ungläubigen geht bestimmt verloren. Ein anderes Charakteristikum und Attribut des Pharaos war das Töten von Kindern und die Erlaubnis, dass die Frauen leben dürfen. Und in einer identischen Art und Weise sehen wir die Armeen des Pharao von heute, die muslimischen Länder besetzen, die Kinder töten, indem sie Schulen, Krankenhäuser und Häuser in den muslimischen Ländern bombardieren und Frauen vergewaltigen. Und von Abu Ghraib ist alles bekannt. So. Das nächste ist die Behauptung, die Leute der Ashaq, der Wahrheit, seien die Aggressoren. Die sind das. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah Ghafir, Vers 26, Pharao sagte, lasst mich Musa töten, soll er doch seinen Herrn anrufen. Ich fürchte, dass er sonst eure Religion, die ihn abändern, oder dass er Unheil im Land hervorrufen wird. Und das sagt wer? Pharaon sagt das zu wem? Zu Musa, ist ja zu einem Propheten Allahs. Und wie ironisch, wie lustig ist es, Jane, für den König des Massakers, des Tyrannei, der Unterdrückung und der Korruption zu behaupten, dass der Gesandte Allahs Unheil im Land stiften würde. Und die Pharaos von heute behaupten ebenfalls, dass die Gläubigen danach trachten, Unheil auf der Erde zu verbreiten. Und zum Schluss kann man sagen, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Körper des Pharaons aufbewahrt, damit die Leute daraus eine Lehre ziehen und nicht denselben Fehler wie er machen. Sonst würden sie zerstört. Bedauerlicherweise sind die Kuffar Ungläubige aufgrund ihrer Natur nicht in der Lage, darauf zu achten und von dem, was Pharao und anderen Tyrannen wie ihm zugestoßen ist, zu lernen. Pharao massakrierte Tausende in einem Versuch, die himmlische Vorherbestimmung Allahs aufzuhalten. Parallel dazu machen die Pharaos von heute damit weiter, Menschen einzusperren, zu töten, zu vergewaltigen und tausende unschuldige Menschen zu massakrieren, in einem Aufgebot, um das himmlische Schicksal Allahs abzuwenden, die weltweite Dominanz des Islams. Sie werden aber niemals erfolgreich sein, da der Sieg nur dem Islam und den Muslimen gehört. Allah sagt in Surah Yunus, Vers 88 bis 89, und Musa sagte, unser Herr, du hast ja Pharao und seine führenden Schar im diesseitigen Leben Pracht und Besitz gegeben, unser Herr, damit sie andere von deinem Weg in die Irre führen. Unser Herr, lösche ihren Besitz aus und schnüre ihre Herzen fest, sodass sie nicht glauben, bis sie die schmerzhafte Strafe sehen. Er sagte, euer beide Anrufung ist erhört, so verhaltet euch recht und folgt ja nicht dem Weg derjenigen, die nicht Bescheid wissen. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta.